Hand in Hand mit Jesus kann ich sicher gehen, wird er doch im Leben alles recht versehen. Aber ohne Jesus seufzt mein Herz und klagt, Hand in Hand mit Jesus bin ich unverzagt. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesus werd ich sicher gehen. Hand in Hand mit Jesus bin ich nie allein. Freunde mögen scheiden, er bleibt ewig mein. Wenn er mich auch manchmal in die Wüste bringt, Hand in Hand mit Jesus jaut mein Herz und singt. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesus werd ich sicher gehen. Hand in Hand mit Jesus geh ich ein zur Ruhe. Schließen meine Augen sich im Tode zu. Wenn ich dann erwache, werd ich bei ihm sein. Hand in Hand mit Jesus geht's zum Himmel ein. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesus werd ich sicher gehen. Hand in Hand mit Jesus droben auf dem Thron. Mühsam war die Arbeit, herrlich ist der Lohn. Köstlich ist zu ruhen nach dem Erdenleid. Hand in Hand mit Jesus in der Ewigkeit. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesus werd ich sicher.